Das hört sich so an, als ob Deutsch auf dem besten Weg wäre, eine neue Lingua Franca zu werden. Das ist natürlich stark übertrieben. Deutsch wird dem Englischen den ersten Rang als Weltsprache sicher nie streitig machen. Aber Tatsache ist und bleibt, dass das Interesse am Deutschen in den letzten Jahren rasant gestiegen ist, insbesondere seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Würden Sie also sagen, dass die besondere Anziehungskraft der deutschen Sprache vor allem in der starken Wirtschaft der Bundesrepublik begründet liegt? Ja, natürlich. Wenn man bedenkt, dass Deutschland im Moment die größte Wirtschaftsmacht in der EU und die viertgrößte Wirtschaftsmacht in der Welt darstellt, ist das ja auch nicht weiter verwunderlich. Die aktuellen Umfragen scheinen diesen Trend noch zu bestätigen. Wenn zum Beispiel Erwachsene aus einem EU-Land Deutsch lernen, ist ihre Motivation in erster Linie, die Sprache als Kommunikationsmittel für den Arbeitsmarkt zu nutzen. Auch Studierende, die sich während des Studiums an ihrer Heimatuniversität zu Deutschkursen anmelden, und es sollen etwa 1,3 Millionen sein, versprechen sich dadurch hauptsächlich bessere Karrierechancen im Beruf oder beabsichtigen, ihr Studium in einem Master- oder Promotionsstudiengang an einer deutschen Universität fortzusetzen. Gibt es vielleicht trotzdem noch andere Gründe, Deutsch zu lernen? Natürlich muss man in der Hinsicht stärker differenzieren, denn nicht für alle Deutschlerner sind Beruf und Karriere die wichtigste Motivation. Es gibt selbstverständlich auch viele Lernende, die Deutsch aus reinem Interesse an dem Land bzw. seiner Kultur oder Literatur lernen. Andere fahren gern zum Skifahren in die Schweiz oder nach Österreich und wollen sich in der Landessprache verständigen können. Ein weiteres Motiv ist die Liebe und der Wille bzw. die Erwartung, die Sprache des Partners oder der Partnerin zu erlernen. Meiner Erfahrung nach ist es nur selten der Fall, dass jemand aus einem einzigen Grund Deutsch als Fremdsprache lernt. In meiner Lehrtätigkeit habe ich noch nie erlebt, dass jemand eine Sprache ohne eine gewisse Begeisterung für das Land und seine Kultur erfolgreich erlernen konnte. Im Normalfall spielen viele Faktoren gleichzeitig eine Rolle. Unterschiedlich ist lediglich die Gewichtung. Mal ist der eine, mal der andere wichtiger. Letzten Endes ist aber für mich als Sprachdozentin jede Art von Motivation positiv zu werten, solange dies den gewünschten Erfolg beim Lernen erzielt. Und das wäre auch das passende Schlusswort zu unserer Sendung. Frau Nelkenhof, danke, dass Sie heute bei uns im Studio zu Gast waren. Und nun zu den Verkehrsnachrichten.